Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Jugendliche. 1. Was halten Sie von Schulfesten? Schulfeste, zu denen immer aktuelle Schüler und Lehrer eingeladen werden, sind wichtig, aber manchmal langweilig. Sie finden im Gebäude und auf dem Gelände der Schule statt. Zu nennen sind Schuljahreröffnungsfeier, Schuljahresabschlussfeier und feierliche Veranstaltungen an bzw. vor nationalen Feiertagen. Der Schulleiter heißt alle Gäste willkommen. Er hält eine Rede anlässlich des besonderen Tages, wobei er auf Traditionen eingeht und jedes Mal hervorhebt, wie gut unser Gymnasium ist. Das Programm wird oft von uns organisiert, was den Zusammenhalt der Schüler fördert, aber auch zu Streitigkeiten oder Chaos führen kann. Ich denke, gerade jüngeren Schülern sollte ein abwechslungsreicheres Programm angeboten werden. 2. Wie verläuft die Bandweihe in Ihrer Schule? Die Bandweihe ist eine schöne ungarische Schultradition. Für die Abiturienten ist sie ein besonderes Ereignis im Februar. Schüler der 12. Klasse bekommen ein Bändchen, auf dem steht, von wann bis wann sie die Schule besucht haben. Ihre Schule ist auf dem Bändchen zu erkennen. Die meisten Gymnasien mieten für dieses Fest eine Sporthalle oder sie veranstalten die Bandweihe im Foyer eines Hotels. Der Abend wird mit der Rede des Schuldirektors eröffnet. Wir werden dann einzeln gerufen, unsere Bekannten und Mitschüler applaudieren dabei. Anschließend folgen die Eröffnungstänze der Klassen, auf die sich die Paare in den Tanzproben monatelang vorbereitet haben. Meistens ein Walzer. Nach den Tänzen gibt es ein feierliches Abendessen. 3. Welche Rolle spielt Musik im Leben der Jugendlichen? Musik verbindet. Besonders bei Jugendlichen ist das so. Denn Musik hat für sie eine große Bedeutung. Musik hören ist ihre beliebteste Freizeitbeschäftigung. Jugendliche nutzen sie zur Entwicklung ihrer kulturellen Identität. Es gibt verschiedene Geräte, über die wir Musik hören. Vor allem das Handy. Wir laufen mit Kopf- oder Ohrhörern in der Stadt herum. Zu Hause hören wir am häufigsten über den Computer, online und offline, Musik. Viele von uns genießen sie mehr, wenn sie laut ist und meinen, sie bekommen von lauter Musik gute Laune und Energie. Sie tun es auch, wenn ihnen klar ist, dass das lange und laute Hören von MP3-Playern das Gehör schädigen kann. 4. Was charakterisiert den Sprachgebrauch Ihrer Generation? Jugendliche definieren sich durch ihren eigenen Sprachgebrauch. Sie sind im Zeitalter der digitalen Kommunikation aufgewachsen und haben sich an die E-Kommunikation angepasst. Ihr Wortschatz unterscheidet sich von dem der älteren Generationen. Jugendliche sind an kurze sprachliche Mitteilungen und Emojis gewöhnt, wobei auf Rechtschreibung und Wortwahl wenig geachtet wird. Daher haben Jugendliche oft Probleme, wenn es um das Verstehen längerer geschriebener Texte geht. Sie benutzen gerne Modewörter wie Bestie, beste Freundin oder Kokum, bester Freund und Exting sagen sie, wenn sie mit jemandem per Textmessenger Schluss machen. Für sie ist das Lit gut. 5. Wem würden Sie das SIGET-Festival empfehlen? Das SIGET-Festival ist das größte ungarische Festival des Landes und eines der bekanntesten in Europa. Hunderttausende Besucher kommen jedes Jahr auf die Obuda-Insel, um sich ihre Lieblingsbands anzusehen. Veranstalter laden Musikgruppen aus den verschiedensten Ländern ein, damit Festivalbesucher ausgezeichnete Konzerte mit echtem Festival-Feeling genießen können. Auf mehreren Bühnen treten hier nationale und internationale Bands in unterschiedlichsten Musikrichtungen auf. Diese Veranstaltung würde ich allen Jugendlichen im In- und Ausland empfehlen, die auf Übernachtung unter freiem Himmel und gute Gesellschaft stehen und Megakonzerte weltberühmter Entertainer live erleben wollen.